Prolog im Stall. Der Gockel stöhnt nach alter Weise in stets blutigem Wettgesang. So fand die liebgewonnene Scheiße durch Fork und Bauer Untergang. Und schlecht und unbegreiflich Scheiße ist auch des Futters Art und Weise. So ist die Nahrung bald vergoren und greift auch das blinde Huhn zum Korn. Das Eierlegen um die Wette, der Gockel rauf, der Gockel runter, bildet zur Produktivität eine Kette und selbst das müdeste Huhn wird munter. Der Anblick ist gar bald zum Kotzen, das Leben nicht mehr lebenswert. Wir werden allen Bauern trotzen, auf das ein Mord nie mehr verjährt. Ihr labert einen blöden Scheiß, obwohl keiner von euch weiß, wie dreckig es dem Bauern geht, der hinter Brett und Nagel lebt. Papala Papst, sag ich dazu, dümmer als eine dumme Kuh. Das Huhn in seiner vollen Pracht hat ihm doch auch kein Glück gebracht. Und ihr, mitsamt eurer Brut, erst wichtig, wenn's ums Essen geht. Bei später Schlachtung spritzt das Blut, wird euch die Kehle umgedreht. Himmel, Arsch und Zwirn, hast du es nimmer nicht gelernt? Nun, ich sag's dir immer wieder gern, nicht umsonst hat man dir was entfernt. Ach du, es ist nun mal geschehen, da hilft kein Schreien und kein Flehen. Hat's auch nichts Gutes im Schein gemacht, hat's mir doch den Namen des Ochs gebracht. Sei's drum, kennst du den Horst? Der Bauer? Meinen Schlechter. Im Leben ist mir niemand rechter. Sein Werken wird bei Zeiten schlechter. Bin nicht sein Freund, bin kein Verfechter. Er bringt mir Futter Tag für Tag. Er rupft das Huhn, er schießt das Schwein. Lebt in seinem Bretterverschlag. Nein, niemand könnte mir rechter sein. In aller Freundschaft, aller Liebe, so kenne ich auch deine Triebe. Ich weiß, was dein Begehren ist. Ich weiß, wer's dir mit Freud entriss. Nun ist der Abfall nicht verloren. Nun habe ich ihn aufbewahrt. Lausche, spitze deine Ohren. Ein Geschenk von ganz besonderer Art. Du Schwein! Du nutzt nur mein Verlangen. Wie oft musste ich schon darum bangen? Am Ende hast du doch gelogen und mich um dieses Gut betrogen. Du nennst es Abfall, ich nenn es Verlust. Hab's nicht gewollt und doch gemusst. Ich schwöre bei Ebers Ehre, dass ich den Hürden nicht verwehre. Doch ohne Gaben deinerseits gibt's keine Klöten meinerseits. Was soll ich tun? Es ist gar leicht, da mir das Werk des Bauern reicht. Wenn man, so wie das Schicksal geht, mit einem Hülf im Leben steht, da kommt der Bauer unentwegt mit seinem Bolzenschussgerät. Soll ich's vernichten? Sollst es verspeisen? Ich soll's verrichten. Dem Schweine preisen. Wer unentwegt in seiner Welt, folgt dem falschen Dialog. Der bekam bei Zeiten nicht sein Geld, weil er oftmals von der Bühne flog. Drum bleibe hier dem Texte treu, alles andere wäre Schweinerei. Schon gut, mein Rind, ich hab's verstanden. Will doch nicht auf der Straße landen. Doch eines sag, du willigst ein? Du wirst doch nie mehr Ochse sein. Sieh es so als angenommen. So werde ich dem Horst, dem Frommen, das Bolzenschussgerät verspeisen. Werd aber nicht dem Schweine preisen. Das Glück ist Höllen mir zweierlei. Jetzt bin ich Schwein, jetzt bin ich frei. Mit Leichtigkeit dem Tod entronnen, darf ich mich in der Unschuld sonnen.